Klimawandel, künftig ein wichtiger Faktor. Nach Punkt 1 und 2 der Big Five, veränderte Landnutzung und ausgebeutete Arten, folgt mit einigem Abstand der Klimawandel. Noch sind seine Auswirkungen auf die Artenvielfalt begrenzt, aber er wird künftig eine große Rolle spielen. Für uns Menschen ist er derzeit schon spürbarer. Man denke an die Überflutung im Ahrtal, die Hitzesommer der letzten Jahre, dazu die Ernteausfälle und das Absterben von Wäldern selbst bei uns. Man denke aber auch an die vielen Dürren und Überschwemmungen, vor allem auf der Südhalbkugel, die Hitze in Indien 2022 oder die verheerenden Überschwemmungen in Pakistan. Dem Weltklimarat zufolge werden Extremwetterereignisse an Zahl, Intensität und Dauer noch deutlich zunehmen. Was wir heute sehen, ist also erst der Anfang. Das gilt auch für die Auswirkungen auf die Artenvielfalt, die sich in der Zukunft erst richtig zeigen werden. Generell gesprochen führt der Klimawandel dazu, dass Arten ihre Lebensräume verschieben oder wechseln müssen, um ihrer bevorzugten klimatischen Nische zu folgen, zum Beispiel Richtung Norden oder auf höhere Gefilde und Berge. Solche Verschiebungen finden bereits in großem Stil statt. Gleichzeitig verändern sich lokale Artengemeinschaften. Arten, die eigentlich im warmen Süden leben, im Mittelmeerraum, wandern nach Deutschland ein oder vermehren sich hier. Arten, die eher die Kälte lieben, die im Wesentlichen im Norden, in Skandinavien leben, werden in Deutschland seltener und sterben lokal aus. In der Bodenseeregion zum Beispiel sind Gewinner des Klimawandels die Mittelmeermöwe, Zipp- und Zaunammer, der Orpheusspötter oder der Purpurreiher, also typische Vögel des Mittelmeerraums. Verlierer des Klimawandels sind Fitis und Gelbspötter, Bekassine und Uferschnepfe. Arten, die eher im Norden Europas zu Hause sind. Gefährdet sind damit Arten, die bereits heute im hohen Norden oder auf Bergen leben, weil sie keine anderen Ausweichmöglichkeiten haben. Geradezu symbolisch ist das Schicksal der Eisbären, deren Lebensraum aufgrund des schmelzenden Arktiseises drastisch abnimmt.